Und? Habt ihr ihn verprügelt? So einen hätten wir grün und blau geschlagen. Wir versperrten ihm schweigend den Weg. Und dann flog der erste Stein. Genau genommen war das sein erster Einbruch. Sein erster und gleich sein größter. Eigentlich hat er nie etwas anderes getan als das, was er an diesem Tag getan hatte. Türen aufbrechen. Jean Bon. André. Jean Bon St. André. Ein ganz scharfer. Nicht wie die anderen Schrappschwänze. Sehr interessant. Und sein Polizeichef? Oh. Bäcker. Korinthenkacker. Bürokrat. Ein Automatenmensch, wenn ihr wisst, was ich meine. Gevatter. Aber Jean Bon, schwer interessant. Mitglied des Wohlfahrtsausschusses. Gewesen, lange her. Versteht ihr? Nö. Also, passt auf. Er ist uns entwischt. Am Kopf hat er was abgekriegt, aber das war nicht so schlimm. Schlimmer als alles, was wir hätten mit ihm machen können, war, was sein Vater mit ihm anstellte, als er sich nach Hause flüchtete. Der prügelte ihn halbtot, der heulte Rotz und Wasser vor Scham. Der hätte ihn totgeschlagen, wäre seine Frau nicht dazwischen gegangen. Die Wut des Alten kann ich mir vorstellen. An so einem Tag wäre ich meinem Vater nicht unter die Augen getreten. Ich habe gesagt, er hat das Dorf tyrannisiert. Er hat es ausgeraubt. Aber das war nicht so schlimm wie das, was er dann mit dem Dorf machte. Als sein Vater von ihm abließ, ist er verschwunden. Er hat sich im alten Schweinestall versteckt, wo sein Vater die Häute der verreckten Tiere aufbewahrte. Die Fenster waren vermauert. Aber trotzdem kamen da manchmal Schwaden her, die einem in den Magen stießen wie eine Faust. Die Witterung von etwas völlig Grauenhaftem. Tja. Er hat sich dort versteckt, wo man glaubte, dass es kein Mensch aushalten könnte. Zwischen Fäulnis, Fliegen, Ratten, Maden, in der Finsternis. 2 Tage. Und er hat nichts gegessen? Nein, nichts. Nach 2 Tagen ging er ins Dorf und setzte sich auf die Bank neben dem Brunnen vor der Kirche. Das Dorf schlief noch, doch dann wurde es hell. Der Erste entdeckte ihn. Wir starrten. Vorsichtig ging einer auf ihn zu und stieß ihn an. Er war ganz widerstandslos. Wir kamen zögernd näher, hatten plötzlich das Bedürfnis, sehr eng aneinander zu gehen. Wir waren ratlos. Er wehrte sich nicht. In den Türen jetzt überall Erwachsene. Wir traten von einem Bein aufs andere. Dann stieß ihn einer an und wir fielen alle über ihn her. Aber wir waren zu viele. Er hatte sich zu Boden fallen lassen und sich ganz klein gemacht. Die Arme über den Kopf gekrallt, die Knie und das Kinn gezogen. Hart wie eine Kugel. Wir waren zu viele. Wir brachten ihn da nicht weg. Er hat eben einen eisernen Willen. Den hat er noch heute. Schließlich griffen die Erwachsenen ein. Jetzt versuchten sie es. Sie zerrten an ihm herum. Er klammerte sich an die Bank. Sie versuchten ihn zu ohrfeigen, aber sie taten sich nur die Hände weh an seinen spitzen Ellenbogen. Sie ließen von ihm ab und gingen fluchend, die Kinder vor sich hertreibend, zum Frühstück zurück. Er wartete, dann setzte er sich auf die Bank, den Oberkörper vornüber gebeugt, den den Kopf zwischen den Armen, vor und zurückschaukelnd. Während sie frühstückten, hatten die Erwachsenen offenbar einen Entschluss gefasst. Sie taten, als gäbe es ihn nicht. Aber das hielten sie auch nicht aus. Sie kamen einzeln. Der Bürgermeister, der Pfarrer, die Lehrersfrau. Sie schrien auf ihn ein. Aber sie fassten ihn nicht an. Sie wagten es nicht mehr. Schließlich beratschlagten sie. Es wurden immer mehr. Dann gingen sie zu ihm hin. Alle auf einmal wollten sie ihn wegtragen. Aus dem Dorf heraus. Einfach beseitigen. Aber er klammerte sich an die Bank. Hatten sie die eine Hand losgerissen, klammerten sie seine Beine fest. Hatten sie seine Beine gelöst, dann hatten seine Hände wieder Halt. Sie mussten zu ihm herunter in den Dreck. Sie waren sich gegenseitig im Weg. Keiner konnte richtig zugreifen. Sie traten sich auf die Füße, sie stolperten übereinander. Und allmählich merkten sie, wie grotesk dieses Handgemenge war. Wie komisch sie waren. Einer nach dem anderen wachte auf, löste sie fluchend aus dem Haufen, ging. Auf einmal war er allein. Er lag vor der Bank. Es läutete Mittag. Der Platz, die Straße war leer. Er streckte sich. Mühsam stand er auf, ging die Dorfstraße entlang. Nichts geschah. Er lief nach Hause und schlief bis zum nächsten Tag. Dann kam er ins Dorf und es war, als wäre nichts geschehen. Er sprach mit uns, wir sprachen mit ihm und niemand wagte, von dem zu sprechen, was geschehen war. Es war, als hätte er uns gefesselt. Das ganze Dorf. Ein Neunjähriger. Seitdem ist er so. Hat er dieses Lachen. Du weißt nie, was wirklich ist mit ihm. Sieh mal, unser Freund ist ja ganz durchnässt. Ja, ich glaube, wir legen ihn jetzt mal trocken. Wir ziehen ihm andere Kleider, schöne, die besser zu ihm passen. Holt mal die Säcke. Aber erst müssen wir ihn ja ausziehen. Stell dir mal einen Stuhl, Herr. Das ist schön. Er hat mich überhaupt nicht bemerkt. Aber das ist mir recht. Es genügt, dass ich ihn anschauen kann. Der Pückler hat es gesehen, aber er hat nichts gesagt. Die ganzen 3 Tage, seit er hier ist, hat er mich angesehen. Aber mir nicht. Nur seinen Kerlen auf die Finger gegeben, wenn sie mich anfassen wollten. Die Kleider eines Schreibers aus der Stadt an. Aber jetzt gleicht sich der Fremde wieder. Pückler hat es genau getroffen. Wie er die Spitzen aus dem Ärmel zupft. Das sagt, wer er wirklich ist. Ja! Ja! Guckt ihn euch an! Sehr gut getroffen! Er ist schon völlig betrunken. Das würde übel ausgehen für ihn. Und Countryman! Das Glück! Das Glück ist eine neue Idee in Europa! Tschüss! Ja! Wir sollen brechen! Es könnte auch Revolutionär! Ja! Freiheit! Freiheit! Und ich halte ihn fest, halte ihn fest! Halt ihn fest. Ach, du bist schwer, Fremder.